unser Gott, unser Gott, unser Gott, unser Gott, unser Gott, unser Gott. Kommt weiter, macht weiter. Hatte Mauern aufgebaut, ja, so richtige Mauern. Aber Jesus kam und hat jede Mauer durchbrochen. Jesus kam und er hat jede Mauer durchbrochen. Und ich glaube für heute Morgen, das sind Zeichen und Wunder in der Luft, ja. Deswegen streck dich aus, streck dich aus, streck dich aus nach deinem Wunder. Streck dich aus, ja. Geh mit der Erwartungshaltung hier rein. Geh mit der Erwartungshaltung rein, ja, und sag, ich hab mein Wunder, weil Jesus hat die Mauern. Oh, Halleluja, unser Gott ist groß, unser Gott ist mächtig, weißt du, da bleibt nichts mehr stehen, ja, sondern er hat gesagt, ich mache alles neu in deinem Leben, alles neu, unser Gott, unser Gott, unser Gott, unser Gott, unser Gott, unser Gott, unser Gott, unser Gott, unser Gott, unser Gott. Ich habe gerade noch, egal wegen was du heute gekommen bist, ja, egal, ja, ob du Heilung benötigst, ja, oder ob du Befreiung benötigst oder einfach nur eine Antwort haben möchtest oder einfach mehr von ihm haben möchtest, weißt du, ich habe die Antwort heute Morgen für dich, ja, ich habe die Antwort heute Morgen für dich, es ist Jesus, die Antwort ist Jesus, die Antwort auf dein Ding ist Jesus, ja, und deswegen fokussier dich jetzt nochmal so richtig auf ihn, ja. Er möchte wirklich durch die Reihen gehen. Er möchte dich berühren heute Morgen. Er möchte dich berühren heute Morgen. Es ist Heilung im Raum. Es ist Wunderkraft im Raum. Ich sehe wirklich hier auch Engel. Überall lauter Engel. Von hinten nach vorne, es sind Engel da. Und Jesus möchte dich heute Morgen berühren. Er möchte dich berühren. Schau nicht auf deine Umstände, ja. Nimm jetzt wirklich mal ganz bewusst deinen Blick weg von deinen Umständen und schau auf ihn, weil in ihm ist Kraft. In ihm ist alles, was du brauchst. In ihm. Oh, danke, Heiliger Geist, weh. Weh wie nie zuvor. Füll uns, Heiliger Geist. Oh, bring uns zum Überfließen. Feuer, brenne mehr. Wind, wehe mehr. Komm, Heiliger Geist. Oh, nimm alles weg in diesem Feuer, in diesem Wind, was nicht von dir ist. Jede Krankheit, jede Angst. Ich sehe Angst noch in diesem Raum. Jeder Geist der Angst weicht jetzt. Jeder Geist der Sorge weicht jetzt. In Jesu Namen. Oh, wehe, Heiliger Geist. Wehe, mehr von dir, mehr von dir. Und ich sehe bei manchen hier und am Livestream, da ist noch wie so ein Deckel, wie so ein Deckel. Und du sagst, ich brauche mehr, aber ich weiß nicht wie, das ist wie so zugedeckelt, wie so ein Pfropfen. Ich will mehr von dir. Und ich spreche jetzt Durchbruch hinein, Durchbruch jeder Deckel, jeder Pfropfen, den der Teufel auferlegt hat, weg in Jesu Namen. Weg in Jesu Namen. Und ich danke dir, Herr, dass du fließt mit deiner Liebe. Fließt mit deiner Liebe. Oh, da ist mehr. Mehr von dir. Oh, danke. Wehe, Heiliger Geist. Wehe und nimm alles weg. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und ich sehe im Geist, wie Augen wiederhergestellt werden. Wenn es dich betrifft, leg einfach mal deine Hände auf deine Augen. Halleluja. Und ich spreche in Jesu Namen. In Jesu Namen spreche ich rein, dass diese Augen wieder in der vollständigen göttlichen Ordnung sind. Kein Schleier mehr vor diesen Augen, keine Kurzsichtigkeit, keine Weitsichtigkeit, sondern die Linsen richten sich jetzt aus in Jesu Namen. Und ich danke dir, Herr, für gesunde Augen, Herr, für kraftvolles Sehen, Herr, in Jesu Namen. Und ich sehe auch das Gleiche wie im Natürlichen, sehe ich auch im Geistlichen. Du streckst dich aus, mehr in die unsichtbare Welt reinzuschauen zu dürfen. Mehr Offenbarungen vom Herrn. Ja, und ich danke dir, Herr, dass du unsere geistlichen Augen öffnest, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du uns sehen lässt, Herr, in die geistliche Welt, Herr, was du vorbereitet hast, Herr. Neue Offenbarungen setze ich frei, Herr. Ich setze neue Offenbarungen frei. Ich setze ein neues Feuer frei. Ich setze neue Kraft frei. Jesus, komm noch mehr. Komm noch mehr auf uns, ja, füll uns noch, bring uns zum Überfließen. Mehr, mehr, mehr Offenbarungen jetzt. Mehr Kraft, mehr Stärke. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Oh, wisst ihr, wir brauchen nicht die Offenbarung dieser Welt. Wir brauchen die Offenbarung von dir. Halleluja. Öffne uns noch mehr unsere geistlichen Augen. Halleluja. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Und dann habe ich noch gesehen, ich weiß nicht, ob am Livestream oder hier, ich bin mir nicht sicher, aber da ist jemand und du fühlst dich wie abgeschnitten von Gott. Du fühlst dich wirklich wie abgeschnitten von Gott. Du hattest schon mal diese Liebe gespürt. Du hattest alles schon gespürt. Du warst voller Feuer, voller Brenner. Und da kam irgendwas in dein Leben und hat dich irgendwie aus der Bahn geworfen, ja. Und seither fehlt irgendwie, ja, diese Herrlichkeit in deinem Leben. Es fehlt diese Liebe, diese Beziehung und es ist wie gedeckelt und denkst dir, kennt mich Gott überhaupt noch? Ist Gott überhaupt noch für mich? Ja, ist er überhaupt noch da für mich? Betrifft es irgendjemanden hier in diesem Raum? Wenn, dann hast du die Chance, sonst bete ich für den Livestream. Aber ich sag dir, Gott hat was Gutes für dich. Du hast jetzt die Chance. Jetzt hast du die Chance, dich zu melden, wenn es dich betrifft. Betrifft es jemand, streck deine Hand. Hier, dann komm nach vorne. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Bist du zum ersten Mal hier, ne? Schon öfters hier? Halleluja. Ich möchte einfach, dass ihr jetzt kurz eure Augen schließt. Der Strom Gottes ist da, seine Liebe ist da. Halleluja. Und ich danke dir jetzt, Herr. Ich danke dir, Herr. Und ich habe einfach vom Herrn das Wort, es ist eine Lüge, es ist eine Lüge. Der Herr, habe ich so gehört, ja, wie er gesagt hat, ich bin für dich, ich bin für dich, ich lasse dich niemals allein, auch wenn du vielleicht dein Gefühl was anderes sagt, aber ich bin da, ich liebe dich von meinem ganzen Herzen, ich bin da, ich bin nicht gegen dich, sondern ich bin für dich, ich liebe dich und ich danke dir, Herr, dass jedes, was da jetzt dazwischen gekommen ist oder irgendwas, in Jesu Namen spreche ich jetzt rein, das verschwindet jetzt in Jesu Namen, es wird jetzt aufgelöst. Und ich danke dir, Herr, dass du die jetzt berührst, ja, auch am Livestream, dass du jeden Einzelnen jetzt berührst mit deinem Liebestrom. Und er weht, und er spült alles weg. Oh, tiefer rein, eingetaucht in seine Liebe. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Und was immer da jetzt war, zerbrochen. In Jesu Namen, zerbrochen, in Jesu Namen. Und dieser Liebestrom ist da. Und geh wirklich hier raus in der Haltung und in dem Wissen. Jesus liebt mich, er ist für mich, er ist mit mir. Danke, Herr, Danke, Herr. Danke, Herr. Und weißt du, Jesus ist für uns. Er ist für jeden Einzelnen für uns, ja. Und seine Liebe ist da. Sein Liebestrom ist da, ja. Und er möchte uns immer tiefer reinziehen, immer mehr reinnehmen in diese Liebe, weißt du, in diese Kraft, in dieses Licht, weißt du, wir sind das Licht, wir sind das Licht. Im Wort heißt es, Jesus ging umher, ja, und er heilte alle, er war das Licht in dieser Welt, ja. Und jetzt habe ich so stark gehört, jetzt sind es wir, es ist seine Gemeinde, die Gemeinde geht umher und heilt alle. Die Gemeinde geht umher und ist das Licht in dieser Welt. Es gibt nichts, was sie aufhalten kann, es gibt nichts, was gegen sie stehen kann, ja. Die Finsternis ist besiegt, Licht ist da und wir leuchten. Wir gehen raus und bringen das Licht in diese Welt. Wir gehen raus und bringen die Heilung in diese Welt. Wir gehen raus und sind an Jesus statt. Halleluja. Also lass dich nicht mehr aufhalten, ja. Lass dich nicht mehr aufhalten. Jesus ist da. Er ist in dir. Du bist das Licht. Du bist das Licht in dieser Welt. Und ich habe wirklich so stark gehört. Geht hinaus. Heilt die Kranken, weckt die Toten auf. Ja, ihr habt die Kraft von mir. Ich lebe in euch. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, lasst uns da noch mal ganz kurz eintauchen. Ich glaube, wir sollen uns noch mal ganz kurz eintauchen lassen in diese Kraft. Weißt du? Deine Herrlichkeit, ich hab noch gesehen. Es ist wie ein Schwamm, ja? Und der Himmel ist letztendlich das Wasser. Ja, du bist der Schwamm und der Himmel ist das Wasser. Und du hast jetzt die Möglichkeit, ja, dich komplett füllen zu lassen, ja, sodass du triefst, sodass alles aus dir rausgeht, ja, oder du hast die Möglichkeit, trocken zu bleiben. Aber ich sag dir eins, Jesus möchte, dass du triefend hier rausgehst, ja. Jesus möchte, dass du voller lebendigen Wassers hier rausgehst, ja. Deswegen sing dieses Lied, sing ihm zur Ehre und lass dich da dabei füllen, ja. Lass dich da dabei füllen. Number Halleluja, Halleluja. Oh, und ich habe jetzt wirklich gesehen, wie das Wasser auf euch runtergekommen ist, auf mich runtergekommen ist, wie es gezogen hat, ja. Und ich habe einfach gesehen, wie Gott neu ausgeteilt hat, ja. Wie Gott auch Sachen weggenommen hat. Ich habe jemanden gesehen, der ständig von Kopfschmerzen leidet, ja. Weg mit diesen Kopfschmerzen, ja. Ich habe es gesehen, wie es rausgeschwommen wurde, ja. Nimm es einfach für dich, ja. Kopfschmerzen, nie wieder Kopfschmerzen, nie wieder Migräne. In Jesu Namen, ja. In Jesu Namen. Weg da damit, ja. Weg da damit. Hüftgelenk, ja, ich habe gesehen, wie Einschränkungen am Hüftgelenk sind, ich weiß nicht, durch eine Operation oder durch irgendwas, ja, weg da damit, in Jesu Namen, ja, jede Einschränkung muss gehen in Jesu Namen, nimm es dir wirklich, nimm es dir wirklich, ein neues Hüftgelenk, ein kreatives Wunder, jetzt in Jesu Namen, danke Herr, ich habe Fußgewölbe gesehen, die wieder in die göttliche Ordnung kommen, Halleluja, danke Herr, für neue Fußgewölbe, jetzt in Jesu Namen, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für deine Wunder, Herr. Ich habe gesehen, Ohren gesehen, ja. Da, wo du nichts mehr gehört hast oder kaum mehr was gehört hast, Herr. In Jesu Namen setze ich diese Ohren jetzt frei in Jesu Namen. Und ich danke dir, Herr, dass er wieder ganz normal hören kann oder sie. Halleluja. Es war nicht sie. Ganz normal wieder hören. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Und dann habe ich noch eine Lunge gesehen. Du hast was in deiner Lunge. Ich weiß nicht, ich habe da schwarze Flecken gesehen in dieser Lunge. Wenn du da vom Arzt die Diagnose bekommen hast, in Jesu Namen, jeder schwarze Fleck auf dieser Lunge, was es auch ist, verschwindet jetzt in Jesu Namen. Und ich spreche hinein, eine gesunde Lunge, eine wiederhergestellte Lunge, und zwar jetzt in Jesu Namen. Danke, Herr. Du bist der Gott der Wunder. Du bist der Gott, der Wunder tut, Herr. Und wir leben nicht im Normalen, wir leben im Übernatürlichen. Wir leben in dem Platz der Wunder. Halleluja. Danke, Jesus. Du bist der Wunderwirker. Du bist alles, was wir brauchen. Und deswegen lasst uns Jesus jetzt nochmal so einen richtigen Applaus geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Und jetzt darfst du auf deinen Platz gehen, und wenn du auf deinen Platz gehst, sag einfach noch bei jemandem, wo du vorbeigehst: Jesus liebt dich so, so sehr. Halleluja. Ja, Jesus liebt dich so, so, so, so sehr. Halleluja. Herzlich willkommen in seiner Gegenwart. Herzlich willkommen in der Präsenz seines Geistes, seiner Liebe, seiner Kraft. Halleluja. Halleluja. Er ist hier. Jesus ist hier. Halleluja. Streck mal nochmal deine Hände aus, einfach in seine Gegenwart. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für deine Gegenwart, Herr, die diesen Raum füllt, Herr. Danke, Herr, dass sie nicht nur diesen Raum füllt, Herr, sondern dass sie mehr und mehr auch jeden Einzelnen von uns füllt, Herr. Danke, Herr, dass jeder Einzelne von uns in dieser Erfüllung deiner Herrlichkeit lebt, Herr, angeschlossen, Herr, an den Raum des Geistes, Herr. Oh, Herrlichkeit, Herrlichkeit. Oi, oi, oi. Jesus. Ja, die Engel Gottes sind hier. Christian hat sie schon gesehen. Sind wirklich hier. Seine Gegenwart. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Du wirst heute Morgen hier hinausgehen und nicht mehr der gleiche sein. Also du kannst nicht in dieser Dimension der Herrlichkeit sein und unverändert bleiben. Außer du schaust völlig woanders hin. Aber er hat gesagt, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und wir werden so verwandelt in dasselbe Bild. Halleluja. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Puh. Herrlichkeit. Herrlichkeit. Sag mal zu deinem Nachbarn, Herrlichkeit. Herrlichkeit. Herrlichkeit. Herrlichkeit. Weißt du, da ist Leichtigkeit in der Herrlichkeit. Da ist Leichtigkeit in der Herrlichkeit. Oh. Oh, er liebt dich so sehr. Hm. Danke, Jesus. Ich bin die letzte Zeit immer wieder zu Römer 6, Vers 3 und 4 gekommen, in unterschiedlichen Zusammenhang. Und ich möchte heute gerne mit diesen beiden Versen beginnen. Und zwar heißt es hier, oder Paulus spricht da, ja, oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf oder in Christus Jesus getauft wurden. Ja, man könnte wörtlich übersetzen, gemäß dem Griechischen, man könnte sagen, oder wisst ihr nicht, dass wir so viele in Christus Jesus untergetaucht wurden, in seinen Tod getauft oder untergetaucht worden sind? Das ist der erste Teil. Und der zweite Teil, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Halleluja. Was sagt der Apostel Paulus hier? Zum Ersten sagt der Apostel Paulus, erinnere dich daran, dass du, als du getauft wurdest, untergetaucht wurdest, ja, deswegen tauft man durch Untertauchen, weil taufen heißt untertauchen, dass du, als du untergetaucht wurdest, dass du in seinen Tod hineingetaucht wurdest, mit anderen Worten, dass dein altes Leben in der Taufe mit begraben wurde, mit gestorben ist in der Taufe. Symbolisch, nachvollzogen, untergetaucht, bedeutet gestorben. Amen. Wenn du noch nicht untergetaucht bist durch die Taufe in den Tod, dann melde dich an zu unserer nächsten Taufe. Ja, so einfach. Amen. 29. Juni, genau. Nächste Taufe. Weil dann kannst du dich daran erinnern, dann kannst du dich mit Paulus daran erinnern und sagen, jawohl, ich erinnere mich, jawohl, ich bin mir dessen bewusst, ich wurde untergetaucht und damit ist mein altes Leben, mein Leben ohne Gott, mein Leben fern von Gott, fern von der Herrlichkeit Gottes, ist damit gestorben. Ist damit erledigt, ist damit sogar begraben. Begraben ist noch ein Schritt weiter als gestorben, das ist der nächste Schritt. Amen. Also wirklich, wie man so schön sagt, 1,80 unter der Erde. Halleluja. Erachte dein altes Leben nach Art dieser Welt, nach den Begrenzungen dieser Welt, nach dem Deckel, der auf dieser Welt liegt durch die Sünde, nach dem Sündenfall. Erachte dieses Leben für tot, für begraben, für untergetaucht und dort gelassen. Amen. Ja, du hast es im Taufwasser gelassen, das heißt, du holst auch nicht wieder raus. Das ist das Erste. Und dann ist das Zweite. Das Zweite, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Amen. Hier sind zwei Schlüsselbegriffe, die Gott mir in den letzten Wochen aufs Herz gelegt hat. Und das eine ist dieser Begriff, die Herrlichkeit des Vaters. Er sagt, durch die Herrlichkeit des Vaters, nicht irgendwie, sondern genau durch die Herrlichkeit des Vaters wurde Jesus Christus aus den Toten auferweckt. Amen. Und dann sagt er, und genau so auch wir. Genau so auch wir, das steht hier, so auch wir, das heißt in der gleichen Art und Weise, auf die gleiche Art und Weise, so wie Jesus aus den Toten auferweckt wurde durch die Herrlichkeit des Vaters, so wurden auch wir mit auferweckt durch die Herrlichkeit des Vaters, damit wir in Neuheit des Lebens wandeln. Und das ist der zweite Begriff, der hier entscheidend ist, die Neuheit des Lebens. Sag mal, die Herrlichkeit des Vaters und die Neuheit des Lebens. Durch die Herrlichkeit des Vaters kommt die Neuheit des Lebens. Amen. Sag mal, durch die Herrlichkeit des Vaters kommt die Neuheit des Lebens. Und wenn hier von Neuheit des Lebens die Rede ist, dann steht hier das griechische Wort kainotes. Und das bedeutet Neuheit, kainotes. Und das Adjektiv dafür ist kainos. Und das habe ich schon öfters mal hier definiert, vom griechischen Text her, von der griechischen Bedeutung. Weil im Griechischen gibt es verschiedene Worte für neu tatsächlich. Ja, zum Beispiel neos ist auch ein Wort für neu. Ja, und Neos bedeutet eben so viel wie, okay, ich habe ein neues Auto. Ja. Also das kann gebraucht gekauft sein, aber es ist neu für dich. Das kann neu sein sogar, aber es ist schon das 500.000ste seiner Art. Ja. Es hat schon vorher 499.000 andere gegeben. Ja, das ist Neos, aber hier steht nicht Neos, hier steht auch nicht Kai oder Neotes, sondern hier steht Kainotes. Und das bedeutet so viel wie noch nie da gewesen, neu im Sinne von noch nie da gewesen, bisher nicht bekannt, nicht zu erwarten, neuartig, ungewöhnlich, fremd, unerwartet, mit dem Beigeschmack des unerhörten Wunderbaren. Schicki. Halleluja. Und es impliziert, laut griechischem Lexikon, dieses Wort kainos impliziert, dass das beschriebene Neue dem Alten überlegen ist. Also wenn zum Beispiel ein neues Auto rauskommt, dann, zumindest wenn es ein einigermaßen guter Autohersteller ist, dann ist dieses neue Auto dem alten Auto überlegen. Es kann mehr, ja. Vielleicht willst du gar nicht, dass es mehr kann, weil es an allen Ecken und Enden piepst, aber und dich ausbremst und in der Spur schubst und was weiß ich was. Willst du vielleicht nicht, aber aus der Sicht des Autobauers ist das dem Alten überlegen. Es kann mehr. Amen. Es ist kainos. Ja? Und das ist diese Neuheit des Lebens, von der Paulus spricht. Er sagt, durch die Herrlichkeit des Vaters, also durch die Verbindung mit der Herrlichkeit des Vaters, wurden wir in ein völlig neuartiges, eine völlig neuartige Art von Leben hineinversetzt oder damit verbunden. Amen. Das heißt, wir sind jetzt in diesem Kainotes-Zustand. In diesem Neuheitszustand. Amen. Schau mal deinen Nachbarn an und sag mal, oh, du siehst schon ganz schön Kainotes-mäßig aus. Halleluja. Also dieses Leben, und das ist so wichtig, Dieses Leben ist kein generalüberholtes Leben. Jesus ist nicht gekommen, um dein altes Leben general zu überholen. Jesus ist auch schon gar nicht gekommen, um dein altes Leben ein bisschen besser zu machen. Sondern Jesus ist gekommen, um dein altes Leben zu entsorgen und dir eine völlig neue Art von Leben zu geben. Amen. Das ist die Neuheit des Lebens. Und diese Neuheit des Lebens hat den Beigeschmack des unerhörten Wunderbaren, habe ich gerade gesagt. Warum? Weil es in Verbindung steht mit dem Leben, das Jesus aus den Toten auferweckt hat und das Jesus in der Auferstehung empfangen hat vom Vater. Amen. Es steht in direkter Verbindung mit dem Leben Gottes. Es ist ein Teilhaber der göttlichen Natur, heißt es 2. Petrus 1, Vers 4. Es ist ein Teil, es hat Anteil sozusagen an den göttlichen Möglichkeiten. Es hat Anteil an all den Möglichkeiten, um es ganz präzise zu definieren. Willst du ganz präzise wissen, welche Möglichkeiten du in diesem neuen Leben hast? Willst du es ganz genau auf den Punkt, in einem Satz gesagt, wissen? Du hast einfach genau all die Möglichkeiten, die Jesus Christus selber hat. Amen. All die Möglichkeiten. So wie er ist, heißt es 1. Johannes 4, 17, so sind wir in dieser Welt. Das heißt, mit genau den gleichen Möglichkeiten, mit genau den gleichen, ich sag mal, mit der, genau der gleichen Dimension von Übernatürlichkeit, mit genau der gleichen Dimension von Außergewöhnlichkeit, mit genau der gleichen Dimension einfach von Neuheit. Amen. So wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Und die Herrlichkeit des Vaters hat uns in Verbindung gebracht, ja, nicht nur sogar in Verbindung gebracht, sondern hat dieses neue Leben in uns hineingepflanzt. Amen. Damit wir jetzt, sagt Paulus, in der Neuheit des Lebens wandeln. Das heißt, jetzt kommt es nur noch darauf an, dass wir da drin gehen, dass wir im Bewusstsein dieser Neuheit gehen, dass wir im Bewusstsein dieser Möglichkeiten gehen, dass wir uns bewusst machen, hey, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was kein menschliches Herz jemals sich erdacht hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben, denen, die durch die Herrlichkeit des Vaters in der Neuheit des Lebens wandeln. Amen. Ungewöhnliche, außergewöhnliche Möglichkeiten. Weißt du, in diesem Leben, in deinem Leben, sind Wege möglich. Also sind Wege möglich, die sich kein Mensch ausdenken würde. Amen. Also manchmal gehst du auf Wegen und du denkst, oh mein, das habe ich mir aber auch anders vorgestellt. Aber wenn du durch bist, stellst du fest, Gott geht Wege mit dir, wo du am Ende sagst, wow, das hat sich ja wirklich kein Mensch vorgestellt. Ist ja der Hammer. Ist ja der Hammer. Weißt du, er führt dich ungewöhnliche Wege. Er führt dich nicht die Wege aller Welt. Du bist nicht dazu bestimmt, die Wege aller Welt zu gehen. Und manchmal ist es vielleicht für dein Fleisch ein bisschen flatterig. Weißt du, du wirst auf Wegen geführt wie Jesus. Was sind das für Wege? Schau zum Beispiel mal rein in die Evangelien und dann siehst du zum Beispiel, Jesus hatte einen Weg offensichtlich auf dem Wasser. Da war ein Weg für Jesus, auf dem Wasser zu gehen. Nicht nur einmal, mindestens zweimal, so oft wird es jedenfalls beschrieben, ist er auf dem Wasser gegangen. Das heißt, da war ein Weg für Jesus auf dem Wasser. Stell dir vor, da ist ein Weg für dich auf dem Wasser. Schon vorbereitet. Er sagt, er hat die guten Werke bereits vorbereitet, damit wir nur in ihn wandeln brauchen. Da ist ein Weg vorbereitet für dich auf dem Wasser. Da ist ein Weg vorbereitet für dich auf dem Wasser. Halleluja! Preis den Herrn, ist das nicht wunderbar? Amen! Außergewöhnlich, ungewöhnlich. Außenstehend sagen sie vielleicht, Moment mal, wie kann das sein? Geht das überhaupt? Vielleicht sagt deine Seele zwischendurch, ja, geht das überhaupt? Und Gott sagt, jawohl, geht. Meine Wege sind nicht eure Wege. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. So viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Aber weißt du, das Gute ist, durch die Neuheit des Lebens bist du in Verbindung mit seinen Wegen. Und bist du in Verbindung mit seinen Gedanken. durch die Neuheit des Lebens bist du in Verbindung mit den unbegrenzten Möglichkeiten Gottes. Weißt du, in Bezug auf jeden Bereich deines Lebens, erwartet es. Weißt du, schüttel immer mal wieder das natürliche Denken ab. Weißt du, wir leben so in so einer Gesellschaft, wo alles so, möglichst alles abgesichert sein soll, nach außen hin. Weißt du, alles soll versichert sein, alles soll, weißt du, die Rente soll sicher sein und die Krankenversicherung und was weiß ich was, also und Pflegeversicherung und keine Ahnung, Sterbeversicherung und was auch immer und Versicherung zur Zusatzversicherung und so weiter, alles. Weißt du, Und weißt du, ich habe ja nichts gegen Versicherungen, wenn es sinnvoll ist jedenfalls. Aber weißt du, wir haben dann manchmal diese Mentalität, wo wir denken, ja, alles ist abgesichert. Der Weg ist vorherbestimmt. So läuft's. Das ist der Weg dieser Welt. Und weißt du, Jesus lockt uns, gerade hier in Deutschland, er lockt uns als Deutsche und sagt, hey, wie wär's aufs Wasser? Aufs Wasser ohne Versicherung. Ich weiß nicht, ob es in der Bibel eine Absaufversicherung gibt oder so. Ja, die gibt's. Die Absaufversicherung hat einen Namen. Sie heißt Jesus Christus. Amen. Halleluja. Er ist die Versicherung dagegen, dass du nicht absäufst. Amen. Aber er ruft dich, weißt du, wirklich in ein anderes Denken hinein. Er ruft uns in ein anderes Denken hinein. Seine Herrlichkeitswege sind nicht unsere menschlichen Wege. Also sieh das und manchmal, weißt du, lass dich nicht rausbringen, wenn manchmal Dinge in deinem Leben passieren, die vielleicht verwirrend sind, die vielleicht ungewöhnlich sind. Weißt du, vertraue dem Herrn. Er ist mittendrin. Er wird dir am Ende schon zeigen, was der Sinn dahinter ist. Und wie er es gedacht hat. Vertraue ihm einfach weiter. Weißt du, während du drinsteckst, sagt also, das verstehe ich überhaupt nicht. Und ja, da habe ich aber schon hier meine Zweifel, ob das überhaupt noch Gott ist und was auch immer. Und am Ende hat jetzt der Teufel übernommen oder sonst irgendwas. Weißt du, glaube ihm nicht. Die Bibel sagt, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Er führt sie auf über natürlichen Herrlichkeitswegen, die jenseits von unserem Verstand sind. Amen. Deswegen entscheide dich, weißt du, wenn es gerade in deinem Leben vielleicht chaotisch aussieht oder du es nicht verstehst oder du sagst, warum ist es jetzt so oder warum ist es jetzt so, weißt du, dann entscheide dich, sagst du, okay, ich verstehe es nicht, Herr, meine Gedanken sind nicht deine Gedanken, meine Wege sind nicht deine Wege, aber ich vertraue dir und jetzt gehe ich mit dir aufs Wasser und ich glaube, dass du es gut machst. Amen. Und ich glaube, dass du mit deinem übernatürlichen Wirken in meinem Leben, in meinem Umfeld, in meiner Familie, in meinem Berufsleben, in meinen Finanzen, wo auch immer, dass du es gut machst. Amen. Weißt du, Gott hat ungewöhnliche Wege. Steuern zu zahlen zum Beispiel. Das ist mal ganz was Natürliches. Ja? Ich meine, wir haben immer unseren Weg, Steuern zu zahlen. Also bei mir wird es immer vom Konto abgebucht. Oder Ende des Jahres wieder zurückgebucht, je nachdem. Verstehst du? Das ist der natürliche Weg. Jesus hat einfach zu Petrus gesagt, hey, geh hin zum See, wirf deine Angel aus und der erste Fisch, der kommt, greif in sein Maul und da wirst du ein Goldstück haben und mit dem zahlst du dir unsere Steuern. Das ist eine andere Art und Weise. Amen. Ungewöhnlich. Also Gott hat Wege, die sind einfach anders. Gott will dich aus deinem Denken rausbringen. Die Herrlichkeit des Vaters bringt uns außerhalb unseres natürlichen Denkens, jenseits dieser Verhaftung in diesen natürlichen Möglichkeiten. Klar, es muss Gott sein, der dir sagt, wirf deine Angel aus, nimm den Fisch raus. Ich meine, du kannst es ausprobieren. Spätestens wenn du den Maul aufmachst, merkst du, ob du Gott gehört hast oder nicht. Ja. Aber weißt du, Gott hat Möglichkeiten, ungewöhnliche Möglichkeiten. Oder das andere Beispiel. Jesus brauchte ein Reittier, um nach Jerusalem einzureiten. Ja. Und was hat er gemacht? Er hat seinen Jüngern gesagt, hey, geht da hin in den und den Ort und dann werdet ihr da so ein Eselsfüllen sehen. Das ist angebunden, als Zeichen, dass es jemand gehört. Ne? Und da geht einfach hin, bindet das Füllen los. Und wenn ihr dann im Begriff seid, es mitzunehmen, dann wird euch jemand fragen und sagen, was macht ihr da? Und dann werdet ihr das sagen, ja, der Meister braucht es. Und dann werden sie es euch mitgeben. ist ungefähr so, wie wenn du hierher kommst und, keine Ahnung, da draußen stehen ein paar Fahrräder bei uns auf dem Fahrradparkplatz. Du kommst her mit dem Bolzenschneider, schneidest kurz das Ding durch und der Besitzer kommt von der Seite und sagt, was machst du da? Und dann sagst du, ach, der Meister braucht es. Und er sagt, okay, dann nimm's mit. Ungewöhnlich, oder? Ich meine, sehr ungewöhnlich. Äußerst ungewöhnlich. Gott hat alle Wege, uns zu versorgen. Er hat Raben benutzt, um Elia in der Wüste zu ernähren. Stell dir mal das vor. Raben benutzt. Ich meine, ich weiß ja nicht, ob ich gern was essen würde, was vorher Raben im Maul gehabt haben, aber immerhin, ich meine, wenn du hungrig bist, dann nimmst du auch das. Halleluja. Ungewöhnlich. Manna vom Himmel. Hammer. All diese Geschichten. Also ungewöhnlich, die Bibel ist voller ungewöhnlicher, außergewöhnlicher Storys. Ungewöhnlicher, außergewöhnlicher Wege. Und Gott will uns wirklich durch die Herrlichkeit des Vaters mit seinen ungewöhnlichen, außergewöhnlichen Wegen verbinden. Sag mal heute Morgen, streck dich mal aus einfach in diese Gegenwart und sag, Herr, ich verbinde mich mit deinen ungewöhnlichen, außergewöhnlichen Wegen für mein Leben. Halleluja. Halleluja. Weißt du, er kann dich übernatürlich von einem Ort an den anderen versetzen. Philippus Airlines. Amen. Er kann kreative Wunder bewirken in deinem Körper, an deinem Auto. Braucht vielleicht auch ein kreatives Wunder. Kann ja sein. Er kann übernatürlich Dinge materialisieren, die vorher nicht da waren. Amen. Stimmt, da habe ich gerade ein Zeugnis bekommen. Das fällt mir gerade ein, pass auf. Habe ich das gerade da? Ist gerade gekommen. Wo haben wir denn das? Oder habe ich es noch nicht ausgedruckt? Oh, das wird schade. Halleluja. Preist den Herrn. Das war ein starkes Zeugnis. Ja, genau, hier. Ah, das ist eh von euch, Iris. Genau, aus dem Glory House. Beim verstorbenen Zwillingsbruder einer Teilnehmerin stand nun die Wohnungsauflösung an. Das Mietshaus hat eine Schließanlage mit 4 Schlüsseln. Es waren aber nur 3 vorhanden. Die Teilnehmerin betete, dass der 4. Schlüssel wieder auftaucht, obwohl intensiv nach diesem gesucht wurde. Entweder so das Gebet, er liegt im Briefkasten oder auf dem Küchentisch. Nach ein paar Tagen kam der Hausverwalter in die Wohnung und auf dem Tisch lag ein Schlüssel. Dieser passte. Definitiv war der Schlüssel vorher nicht auf dem Tisch. Wäre dieser nicht wieder aufgetaucht, hätte für das ganze Haus die Schlüssel der Schließanlage erneuert werden müssen. Amen. Also Gott kann das machen. Er kann einen Schlüssel auf den Küchentisch legen. Halleluja. Ungewöhnliche, außergewöhnliche Wege. Ah. Manche halten mir noch zu sehr fest am Natürlichen. Halleluja. Du kannst sogar, ich muss sie noch ein bisschen weiter stretchen, ne? Ich spüre das. Du kannst sogar im Raum des Geistes, weißt du, Jesus konnte das, in der Bibel findest du das, du kannst sogar im Raum des Geistes Dinge, die in der Vergangenheit waren, wieder rückgängig machen. Amen. Hiskia war krank und sollte sterben und er tat Buße und Jesaja prophezeite ihm und sagt, okay, Gott gibt dir nochmal 15 Jahre. Und dann sagt er zu ihm, was soll das Zeichen sein dafür, oder genau, welches Zeichen möchtest du dafür, dass es so ist und dass sozusagen Gott deine Lebensuhr um 15 Jahre zurückdreht? Und der Hiskia sagt, ich möchte, dass die Sonnenuhr, der Schatten der Sonnenuhr auf der Sonnenuhr zurückgeht. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Stunden, auf jeden Fall, ich weiß auch gar nicht, ob er genau eine Zahl gesagt hat, aber auf jeden Fall zurückgeht auf der Uhr. Weil er sagt, die Uhr geht ja immer vorwärts, aber jetzt möchte ich sehen, dass sie rückwärts geht, weil wenn Gott mir 15 Jahre dazu gibt, dann gibt er mir sozusagen eine, dann stellt er sozusagen meine Lebensuhr zurück. Das heißt, Gott hat den Körper, und tatsächlich ist es passiert, dieses Wunder ist passiert, die Uhr ist zurückgegangen, und Gott hat den Körper von Hiskia um 15 Jahre zurückgenommen in der Zeit und hat ihm nochmal 15 Jahre dazugegeben. Schaka. Amen. Weißt du, heutzutage wird so viel geforscht, Stammzellen und spritzt dir was rein und so weiter, damit du verjüngt wirst und Kur und keine Ahnung was. Ja, alles schön und gut, aber weißt du, es geht auch im Geist. D- Die himmlische Zeitmaschine. Sagen wir es Ihrem Nachbarn, du siehst schon viel jünger aus. Halleluja. Ja, wenn du 25 bist, dann willst du nicht 15 Jahre jünger aussehen, aber... Halleluja. Ungewöhnliche Wege, Herrlichkeitswege. Also ungewöhnliche Wege zur Gesundheit. Wasche dich im Teich Siloah. Erst brei in die Augen, dann wasch dich im Teich Siloah. Also das ist eine merkwürdige Heilmethode. Ja. Zum Naaman aus Syrien hat er Elisa gesagt, hey, tauch dich dreimal im Jordan unter, Dreckbrühe. Ja, ziemlich, geh mal nach Israel, der Jordan ist meistens eine ziemliche Dreckbrühe, weil er ziemlich viel Schlamm führt. Ja. Tauch dich dreimal unter. Siebenmal. Verstehe ich ihn noch besser, dass er es nicht wollte, aber... Ungewöhnliche Wege. Amen. Sag mal, ungewöhnliche Wege. Ungewöhnliche Wege im Berufsleben. Gott kann dich ungewöhnliche Wege führen. Ungewöhnliche Wege. Sag mir, wie geht der Weg? Er ist ja ungewöhnlich, deswegen kann ich ihn dir nicht sagen. Du musst es herausfinden. Du musst dich einfach nur verbinden mit dieser Dimension der Herrlichkeit des Vaters. Also die Herrlichkeit des Vaters verbindet uns mit diesen ungewöhnlichen Wegen. Die Herrlichkeit des Vaters, was ist die Herrlichkeit des Vaters? Lass uns mal ein bisschen über die Herrlichkeit des Vaters reden, okay? Die Herrlichkeit des Vaters, was ist die Herrlichkeit des Vaters? Die Herrlichkeit des Vaters ist mal zuallererst die Herrlichkeit seiner Liebe. Amen. Seiner Liebe zu dir als Vater. Du bist sein geliebtes Kind. An dir hat er Gefallen gefunden, wie an Jesus. Jesus hat es gesagt, Johannes 17, 23, dass die Welt erkennt, dass du sie geliebt hast, so wie du mich geliebt hast. Mit anderen Worten, die Welt liebt Jesus genauso wie, der Vater liebt Jesus genauso wie mich. Ich bin sein Liebling. Ich weiß nicht, was du bist, aber ich bin sein Liebling. Amen, du auch, ja, Wilsana. Halleluja, preist den Herrn. Das ist super, Amen. Ja, schau, und wenn du dir das bewusst wirst, dann fängst du gleich ganz anders an. Dann wird dein ganzer Gesichtsausdruck anders. Dann kommt Freude auf. Also ungewöhnliche Wege, du bist vielleicht in Umständen, du bist vielleicht in Situationen, wo du sagst, oh, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Oh, ich weiß nicht, vielleicht hat Gott mich verlassen oder was. Und dann machst du dir bewusst, nein, Lüge, ich bin der Liebling meines Vaters im Himmel. Er ist mit mir, er ist bei mir. Halleluja. Und schon kommt wieder Freude auf. Schon weißt du wieder, ja, ja, es ist gut. Halleluja, Hoffnung. Es ist die Liebe des Vaters. Also die Liebe des Vaters, die Herrlichkeit des Vaters, die Herrlichkeit seiner Liebe, mach dir das mal bewusst, sie bescheint dich den ganzen Tag. Weißt du, ich liebe ja diesen Segen im Alten Testament, den sogenannten aaronitischen Segen. Ja, der Herr segne euch und behüte euch und so weiter. Aber weißt du, entscheidend ist, im neuen Bund durch die Herrlichkeit des Vaters ist es in dir bereits erfüllt. Weißt du, du musst sagen, du musst über dir aussprechen, du musst sagen, der Herr segnet mich. Der Herr behütet mich. Weißt du, du musst nicht mehr bitten, oh Herr, mögest du mich segnen. Oh Herr, mögest du mich behüten. Du lebst im neuen Bund. Sein Angesicht leuchtet über dir. Das ist die Herrlichkeit des Vaters. Das Angesicht seiner Liebe leuchtet über dir. Er erhebt sein Angesicht hin zu dir. So heißt es dann weiter. Was heißt es? Das ist ein bisschen eine ungewöhnliche Formulierung, aber es heißt so viel wie, er gibt dir seine Gunst. Ja, er erhebt sein Angesicht hin zu dir, sagt mit anderen Worten, er sagt, Irmi, du bist im Zentrum meiner Aufmerksamkeit, du bist mein Günstling, ich bin mit dir, ich habe Gutes für dich vorbereitet, ich habe mein Angesicht zu dir hin erhoben. Amen. Sag mal, der Herr erhebt sein Angesicht zu mir hin. Seine Liebe leuchtet über mir. Also sie bestrahlt jeden Bereich deiner Seele. Vielleicht hast du Traumata erlebt in der Vergangenheit. Vielleicht hast du schwierige Sachen erlebt in der Vergangenheit. Aber ich sage dir, die Herrlichkeit des Vaters ist die Herrlichkeit seiner Liebe. Und er lässt sein Angesicht der Liebe über dir leuchten permanent. Und weißt du, manchmal brauchst du ein bisschen Zeit, bis es eingewirkt ist. Aber lass ihn einfach weiter deine Seele bestrahlen. Lass ihn die Traumata bestrahlen. Lass ihn deine Vergangenheit bestrahlen. Und mehr wird durch die Herrlichkeit des Vaters die Neuheit des Lebens in deiner Seele freigesetzt. Und was ist die Neuheit des Lebens in deiner Seele? Die Neuheit des Lebens in deiner Seele ist das Bewusstsein, ich bin der Liebling. Gott ist mit mir, Gott ist für mich, Gott ist in mir drin. Halleluja. Oh. Und er ist begeistert von mir, wenn er mich sieht. Glory! Das ist die Neuheit des Lebens. Weißt du, und all das andere muss abfallen. Weil was ist mit all dem anderen? Es ist begraben durch die Taufe in den Tod. Amen. Weißt du, der Zweifel, all die Schmerzen, all das, weißt du, es ist begraben durch die Taufe in den Tod. Du wandelst in der Neuheit des Lebens. Vielleicht wurdest du abgelehnt. Vielleicht wurdest du gemobbt. Vielleicht hat deine Seele große Schmerzen erlitten. Ja, wir können uns manchmal gar nicht vorstellen, was manche Menschen für Schmerzen in der Seele erlitten haben durch Vergewaltigung, durch Trauma, durch was auch immer, Gewalt und sonst was. Weißt du? Aber ich sag dir, die Herrlichkeit des Vaters bestrahlt unsere Seelen und sie verbindet uns mit der Neuheit des Lebens von Jesus als göttliche Lieblinge. Und jetzt kannst du aufstehen und kannst dich erheben über deine Trauma und kannst sagen, jawohl, ich wurde abgelehnt. Aber mein Vater hat mich geliebt. Halleluja, er hat mich seit je und je geliebt. Deswegen hat er mich zu sich gezogen aus lauter Gnade und Güte. Amen. Und er ist für mich und er ist mit mir und sein Angesicht leuchtet über mir und bestrahlt mich. Und deswegen bin ich nicht mehr der, der abgelehnt wurde. Ich bin nicht mehr der Traumatisierte. Tu dieses Bild weg, das ist das alte Leben. Ja? Jetzt hast du eine Neuheit von Leben. Du hast nicht mehr die Altheit des Lebens, sondern die Neuheit des Lebens. Das heißt, du bist nicht mehr der Traumatisierte, der Abgelehnte, der Gemobbte, der Vergewaltigte, der Missbrauchte, was auch immer. Du bist es nicht mehr, sondern du hast jetzt ein neues Leben. Durch die Herrlichkeit des Vaters. Oh, Halleluja. Da hast du gut lachen, ne? Oh, weißt du, wenn irgendwas wieder deine Seele anfliegen will und wieder andocken will an irgendwas in deiner Vergangenheit, dann sag nein, nein, ich habe eine neue Art von Leben. Ich lebe, ich wandle jetzt. Weißt du, entscheide dich. Für einen Wandel muss man sich entscheiden. Entscheide dich für den Wandel in der Neuheit des Lebens. Also du empfängst die Neuheit des Lebens einfach, indem du Jesus in deinem Leben empfängst. Du entscheidest dich für Jesus und damit empfängst du die Neuheit des Lebens. Aber du wandelst in der Neuheit des Lebens durch tägliche Entscheidung. Ich wandle in der Neuheit des Lebens. Wo andere, weißt du, das sind auch übernatürliche Herrlichkeitswege, wo andere vielleicht die Hoffnung verlieren oder den Glauben verlieren oder bedrückt sind oder was auch immer in Trauer, versunken, ja. Weißt du, nicht, dass Christen nicht trauern über Verlust, den wir erleben, verstehst du? Aber es ist ein Unterschied, ob du in Trauer versinkst oder ob du mit Hoffnung trauerst, ja. Und somit, weißt du, das ist der Unterschied zwischen dem neuen und dem alten Leben. Amen. Das Alte ist, okay, alles, ich versinke. Ja. Das Neue ist, ich mache mir bewusst, hey, die Liebe des Vaters bescheint mich. Er ist für mich, er ist mit mir. Wow, ich bin vor seinem Angesicht. Und was ist vor seinem Angesicht? Vor seinem Angesicht ist immer noch Freude in Fülle. Und da bin ich. Und deswegen habe ich Zugang zu dieser anderen Dimension. Und Leute um dich herum sagen vielleicht, wie kannst du solche Hoffnung haben? Wie kannst du solche Freude haben? Bei all dem, was du erlebt hast, bei all dem, was in deinem Leben gewesen ist. Und dann kannst du sagen, hey, Herrlichkeitswege, übernatürliche Wege. Ich habe ein neues Leben. Ich bin verbunden mit einer anderen Quelle. Ja, ich verleugne nicht das andere, aber ich habe ein neues Leben und ich lebe aus einer anderen Dimension. Ich bin neu. Amen. Das ist meine Identität. Halleluja. Also, wir müssen uns einfach nur immer wieder neu dafür entscheiden. Immer wieder neu. Jeden Tag neu. Jeden Morgen hast du neu die Möglichkeit, mit was du dich verbindest. Mit den schlechten Nachrichten um dich herum. Manchmal brauchst du nicht mal eine schlechte Nachricht. Weißt du, der ganze Luftraum. Die Bibel sagt ja, die ganze Welt liegt im Bösen. Ja? Sie liegt unter dem Luftraum der Finsternis. Der Teufel ist der Fürst dieser Welt. Das heißt, der ganze Luftraum ist ja nicht positiv von Anfang an. Ja? Okay, vielleicht scheint morgens die Sonne, dann sind vielleicht ein paar Leute mehr besser drauf als sonst. Ja? Oder keine Ahnung, es kommt eine super gute Nachricht, Deutschland ist Weltmeister oder so irgendwas im Fußball. Dann ist die Stimmung auch kurzfristig ein bisschen besser. Was auch immer, ja, das war, ist schon lange her, aber okay, schon etwas verblasst, diese Erfahrung. Ja, aber weißt du, das ist der Luftraum um dich herum, das ist normal, das ist das, was um dich herum ist. Und du hast jeden Morgen die Entscheidung neu. Verbindest du dich mit dieser Art von Leben, verbindest du dich mit diesem Luftraum? Oder stehst du auf der Tatsache, dass du durch die Herrlichkeit des Vaters zur Neuheit des Lebens auferweckt bist? Und du lebst in dieser Neuheit des Lebens und du sagst, hey, ich bin woanders zu Hause. Also du musst bewusst aus dieser irdischen Ebene raustreten. Das musst du bewusst. Ja, immer. Weißt du, da muss, manchmal denken Christen, ja, wenn dann schwierige Umstände kommen, dann werde ich deine Predigt beherzigen. Weißt du, diese Sache ist die, da müssen gar nicht schwierige Umstände kommen, sondern es ist jeden Morgen neu die Entscheidung. Du kannst jeden Morgen, wenn du dich nicht entscheidest morgens, dann wirst du automatisch, vielleicht noch nicht gleich am ersten Tag, aber vielleicht am zweiten und am dritten Tag, irgendwann mal bist du unter dem Geist in der Luft. In irgendeiner Weise, ohne dass du es merkst. Ja, weil das ist einfach der Geist in der Luft. Ja, in der geistlichen Luft. Es sind die Gedanken, die herumschwirren, Gedanken von anderen Leuten, Gedanken um uns herum, Gedanken, die über Nachrichten transportiert werden, was auch immer, überall, die sind einfach in der Luft, im Internet, überall, ist alles in der Luft. Du musst dich entscheiden. Und das Gute ist, als neue Schöpfung kannst du dich entscheiden, weil du hast diese Neuheit des Lebens. Du bist durch die Herrlichkeit des Vaters mit auferweckt und damit bist du verbunden mit dieser Neuheit des Lebens und damit kannst du anders leben und damit kannst du voller Freude, voller Freiheit, voller Frische, voller Power leben, auch wenn alle anderen um dich herum sagen, das geht doch nicht. Amen. Herrlichkeitswege. Halleluja. Weißt du, die Herrlichkeit des Vaters ist die Herrlichkeit seiner Liebe und es ist auch die Herrlichkeit seiner Kraft. Amen. Sag mal, die Herrlichkeit seiner Kraft. Halleluja. Das heißt, an dir ist nicht nur einfach ein Buchstabe wirksam, der dir sagt, ja, jetzt freu dich doch im Herrn oder irgend sowas, sondern in dir ist eine Kraft wirksam. Halleluja. Und Paulus sagt, wir sollen uns dieser Kraft bewusst werden. Und ich lese es mal vor. Ich habe es letzten Sonntag auch schon diese Bibelstelle zitiert. Ich zitiere sie aber gern noch ein zweites Mal, weil sie ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsbibelstellen in der ganzen Bibel. Und deswegen lese ich noch mal vor. Vielleicht fange ich diesmal erst ab Vers 18 an, wo Paulus betet und sagt, Gott erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, also mit anderen Worten, damit ihr euch bewusst seid, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Halleluja. Mit anderen Worten, er sagt, macht euch bewusst, ich gehe nochmal zurück, Vers 19, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Also überragend heißt, es überragt alles andere. Ist größer als alles andere. Dein Berg mag ziemlich groß erscheinen vor dir. Der Umstand mag ziemlich groß erscheinen. Deine berufliche Situation mag schwierig erscheinen. Deine körperliche Situation mag schwierig erscheinen. Deine finanzielle Situation mag schwierig erscheinen. Deine familiäre Situation mag schwierig erscheinen. Deine seelische Situation mag schwierig erscheinen. Aber Paulus sagt, mach dir bewusst, was die alles überragende Größe seiner Kraft an dir ist. In anderen Worten, die Herrlichkeit seiner Kraft ist an dir wirksam. Die ganze Zeit. Weißt du, du spürst es vielleicht noch nicht, bevor du so richtig reingehst, aber du kannst dich jederzeit damit verbinden. Da ist eine Verbindung durch die Herrlichkeit des Vaters, ist eine Verbindung für dich in diesen Raum der Kraft Gottes, in diesen Raum der überragenden Größe seiner Kraft. Sie ist an dir wirksam. Sie ist überragend viel größer als jeder Umstand. Sie ist grenzenlos. Warum ist sie grenzenlos? Weil sie Auferstehungskraft ist. Amen. Weil es die Kraft ist, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Somit ist sie grenzenlos. Mach dir das bewusst. Weißt du, deine Seele mag schreien und sagen, nein, das reicht nicht aus. Für dich reicht es nicht aus. Du bist ein zu schwerer Fall. Deine Situation ist zu schwierig. Der Verstand sagt, nein, ich kann das nicht verstehen. Ich kann das nicht einordnen. Nein, ich will das nicht glauben und so weiter. Und dann schreist du ihn an und dann sagst du, mach dir bewusst die überragende Größe der Kraft Gottes. Überragend, noch, die ist immer noch stärker. Also sie ist stärker als dein Gefühl, dass die Kraft nicht ausreichen würde. Weil das ist manchmal, weißt du, der Teufel drückt uns manchmal. Ich kenne die Tricks auch, verstehst du? Bei mir ist es genauso wie bei dir. Also dann sage ich, nein, das reicht jetzt nicht aus. Für das reicht es jetzt nicht aus. Schicki Baba. Jemand hat mal recherchiert, was Schicki Baba heißt. Und hat festgestellt, die Herrlichkeit des Vaters. Ja, aber ich habe eine Zeit lang, habe ich öfter dieses Wort, immer habe ich wieder Schicki Baba gesagt, und ich wusste selber nicht, was es bedeutet. Und dann hat es jemand recherchiert und hat gesagt, du, wusstest du, dass das die Herrlichkeit des Vaters heißt? Ich glaube auf Aramäisch oder so. Ja. Interessant, ne? Es, weißt du, könnte auch auf Suaheli sein, ist mir auch egal, aber Amen. Aber es ist die Herrlichkeit des Vaters, die uns verbindet mit der überragenden Größe seiner Kraft. Sag mal, die überragende Größe seiner Kraft. Halleluja. Die überragende Größe seiner Kraft. Weißt du, die überragende Größe seiner Kraft hat somit die Fähigkeit, dich in jeder Situation, von jeder Sache, die auf deiner Seele liegt, freizuschießen. Freizuschießen. Also, warum heißt Johannes 8,36, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei? Warum heißt es das so? Ja, weil es so ist. Weil es genau so ist, weil die Bibel wirklich das meint, was sie sagt. Sie sagt, jawohl, genau, Jesus kam, um uns frei zu machen. Amen. Und seine Kraft ist ausreichend in jeder Situation, um es zu bewirken. Deswegen kann Paulus auch zu den Galatern sagen, hey, für die Freiheit hat Christus euch befreit, also lasst euch nicht wieder unter ein Joch der Knechtschaft bringen. Lass es nicht wieder zu, was auch immer dieses Joch der Knechtschaft sein mag. In dem Fall ging es spezifisch auch ums Gesetz, die Knechtschaft des Gesetzes. Aber weißt du, das Gesetz hat unterschiedliche Auswirkungen an uns. Ja, es kann manchmal sein, das Gesetz sagt ja, du bist nicht würdig, du kannst nicht erwarten jetzt. Du hast schon so lange gebetet und es ist nichts passiert. Jetzt kannst du nicht mehr erwarten, dass noch was passiert. Oder der Teufel klagt dich an und sagt, ja, du hast gesündigt und deswegen geht's nicht und funktioniert nicht. Weißt du, das Wort Gottes sagt, die überragende Größe seiner Kraft ist stärker als alle diese Lügen und sie schießt dich frei. Lass dich nicht wieder unter ein Joch der Knechtschaft bringen. Der Verkläger, der Brüder ist auch ein Joch der Knechtschaft. Amen. Und der ist entmachtet. Halleluja. Glory. Halleluja. Wenn du den merkst, weißt du, wenn du den merkst, dann sagst du, hey, für die Freiheit hat Christus mich befreit. Ich lasse mich nicht wieder unter ein Joch der Knechtschaft bringen, sondern ich verbinde mich mit der Herrlichkeit meines Vaters. Und da ist die überragende Größe seiner Kraft und sie schießt mich frei. Ich stelle mir das Ganze vor. Die schießt uns frei. Halleluja. All die, weißt du, ganz gezielt schießt all die Vögel ab, die da versuchen, Nester zu bauen in deiner Seele und dir irgendwelche komischen, trüben Sachen einzupflanzen. Halleluja. Weißt du, das ist die überragende Größe seiner Kraft, die an uns, heißt es, an uns, und das bedeutet auch, durch uns den Glaubenden wirksam ist. Weißt du, die überragende Größe seiner Kraft, deswegen kann kann, oder deswegen sagt Jesus am Ende des Markus-Evangeliums, er sagt, diejenigen, die glauben, ihnen werden diese Zeichen folgen. Ihnen werden diese übernatürlichen Dinge folgen. Warum? Weil die überragende Größe seiner Auferstehungskraft an uns wirksam ist. Wenn Kranke gesund werden, wenn Dämonisierte befreit werden, dann ist es nichts anderes als ein Zeichen dafür, dass die überragende Größe seiner Kraft an dir und durch dich wirksam geworden ist. Und das sollten wir erwarten. Die überragende Größe seiner Kraft wird an dir wirksam. Du bist verbunden durch die Herrlichkeit des Vaters. Bist du verbunden mit dieser Kraft der Wunder, der Heilung, der Zeichen, der Herrlichkeitswege, der Freude. Du bist verbunden mit all diesen Dingen. Ja? Jesus hat es gesagt, Johannes 15,5, er hat gesagt, ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, was ist mit dem? Der bringt viel Frucht. Amen. Das heißt, die Verbindung durch die Herrlichkeit des Vaters mit der Neuheit des Lebens bewirkt, dass du viel Frucht bringst. Also darum geht es den Teufel am Ende des Tages. Mach dir das bewusst. Verstehst du, mach dir das bewusst. Wenn der Feind kommt, der Verkläger kommt, der Bedrücker kommt, der Quäler kommt und dir sagen will, bei dir wird's nichts mehr oder keine Ahnung, du hast dein Pulver verschossen oder sonst was. Ja, habe ich mal gehört, habe mal für jemanden gebetet, der hat gesagt, der war 60 oder so und er hat gesagt, ich habe mein Pulver verschossen. Und ein paar Monate später war er tot. Ja, weil wenn du in diesem Bewusstsein lebst, ich habe mein Pulver verschossen, ja, dann ist vorbei. Nein, du hast dein Pulver nicht verschossen, sondern Gott hat was vor mit dir. Du musst diese Lüge entlarven und musst sagen, nein, das ist die Lüge. Wer in ihm bleibt und er in ihm, der bringt viel Frucht. Das heißt, ganz egal, wo du gerade jetzt stehst, Gott hat was vor mit dir. Und genau um dessen Willen, was er vorhat mit dir, musst du diese Dinger rausschießen aus deiner Seele. Weil er kann nicht in dem Weise durch dich wirken, was wenn du den ganzen Tag nur bedrückt durch die Landschaft läufst und versinkst in deinen Zweifeln und Gedanken und Fragen und was weiß ich was. Wie soll er dich da gebrauchen? Schwierig. Du wirst passiv, du ziehst dich zurück und so weiter. Das sind all die Dinge. Ja? Und du sagst, nein, wer in Jesus bleibt, der bringt viel Frucht. Ich bleibe in Jesus und ich werde viel, viel, viel, viel Frucht bringen. Noch viel mehr. Und wenn der Teufel mich angreift und mir sagen und mir signalisiert, hey, bei dir ist vorbei oder du bringst nicht mehr so viel Frucht oder so, dann sagst du, hey Teufel, jetzt werde ich nur umso mehr Frucht bringen. Amen. Ich werde umso mehr laufen. Halleluja. Ich werde umso mehr meinen Stand einnehmen. In Jesu Namen. Glory. Halleluja. So wichtig, durch die Herrlichkeit des Vaters, verbunden mit der Neuheit des Lebens, verbunden mit der Kraft Gottes. 1. Petrus 1,5, letzte Bibelstelle, heißt es, sagt Petrus zu den Jüngern, er sagt, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Und dieser Begriff Rettung ist nicht nur Rettung von der ewigen Verdammnis, auch bedeutet es auch, aber Soteria ist ein umfassender Begriff, bedeutet Rettung genauso aus Krankheit, Rettung aus schwierigen Umständen, Rettung aus Situationen, Rettung aus den Fallen des Teufels oder was auch immer das sein mag in deinem Leben. Soteria ist allumfassende Rettung in jeder Hinsicht. Und diese Rettung kommt durch die Kraft Gottes, also durch die Herrlichkeit des Vaters. Mit ihr verbinden wir uns. Amen. Und durch die Herrlichkeit des Vaters kommen wir in diese Neuheit des Lebens. Lass uns mal zusammen aufstehen. Ich habe zwei Dinge auf dem Herzen, die wir tun. Das erste ist, wir verbinden uns ganz bewusst mit der Kraft Gottes. In der Kraft Gottes, weil das ist das Erste, was wichtig ist. Also es braucht diesen Quantensprung im Leben des Christen immer wieder. Raus aus dem natürlichen Leben, rein in das übernatürliche Leben. Das ist immer wieder ein Quantensprung. Und dazu braucht es Kraft manchmal. Und zwar Kraft, Gedanken rauszuschießen, Kraft, Gefühle rauszuschießen, Kraft, irgendwelche Dinge einfach, die uns verhaftet sein lassen wollen, hier in dieser natürlichen Welt, diese Dinge zu heben, dazu braucht es diese Kraft. Und das ist die Herrlichkeit des Vaters. Die Herrlichkeit des Vaters ist die Herrlichkeit seiner Kraft. Halleluja. Das heißt, seine Kraft ist hier. Ja, wir können uns verbinden mit seiner Kraft. Du kannst einfach mal deine Hände ausstrecken und kannst einfach mal sagen, danke, Vater, dass du für mich ein vollkommen neues Leben hast. Ein vollkommen anderes Leben. Ein Leben jenseits des Natürlichen, jenseits des Menschlichen. Ein Leben in der Freude, wo andere bedrückt sind. Ein Leben im Sieg, wo andere aufgegeben haben. Ein Leben in übernatürlichen Wegen, wo andere nichts mehr verstehen. Ein Leben in himmlischer Versorgung, wo es scheinbar keinen Weg gibt. Danke, dass du mich bestimmt hast für ein übernatürliches Leben. Du hast es mir gegeben. Auf die gleiche Weise, wie du Jesus aus den Toten auferweckt hast. Das heißt, durch die Herrlichkeit des Vaters. Und so verbinde ich mich jetzt, Vater, streck mal deine Hände aus, so verbinde ich mich jetzt, Vater, mit der Herrlichkeit des Vaters, mit deiner Herrlichkeit im Himmel. Ich verbinde mich mit der Herrlichkeit deiner Liebe. Oh, der Gewissheit, dass du für mich bist. Oh, Halleluja. Ich verbinde mich, die Gewissheit, dass er für dich ist. Halleluja. Danke, Jesus. Wir beten weiter. Und ich verbinde mich mit der Herrlichkeit deiner Kraft. Deiner Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Wenn nun der Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in mir lebt, dann ist in ihm die Fähigkeit, sowohl mein Körper als auch meine Seele von allem freizuschießen, was mich von der Neuheit des Lebens trennen will. Und so verbinde ich mich in Jesu Name jetzt mit der Herrlichkeit der Kraft Gottes. Oh, mit der Kraft Gottes, die mich freischießt. Oh, Freiheit! Oh, Freiheit! Oh, Freiheit! Oh, Freiheit! Oh, Jesus! Shakabata karabasika da da da da. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Ja, es landet, es landet, es landet, es landet. Es landet, weißt du, die Verbindung ist da. Jesus hat die Verbindung gemacht, der Himmel ist offen. Die Verbindung ist da, weißt du, dass die Herrlichkeit der Kraft Gottes und damit mit der Herrlichkeit der Kraft Gottes ist Freiheit. Oh, ist Freiheit, ist Freiheit. Oh, ist Freiheit. Oh, Jesus. Freiheit, Freiheit, Freiheit. Woo, Jesus. Jesus. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Verbinde dich mit diesem Strom. Das ist ein Strom, weißt du? Ein Strom der Kraft. Alles, was vorher noch drin war, muss jetzt raus. Oh, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Jesus. Danke, Jesus. Wow, wow, so viel höher sind meine Wege als deine Wege. So viel höher sind meine Gedanken als deine Gedanken. Ich liebe dich und ich führe dich diese Wege in Liebe, sagt Gott. Vertrau mir, du hast meine Hand ergriffen, ich habe deine Hand ergriffen. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir, sagt Gott. Halleluja. Oh, danke, Vater, dass du sie eingehüllt hast, Herr. Ja, gerade heute Morgen, ganz neu, eingehüllt. In die Blase deiner Herrlichkeit, Herr. Oh, der Liebe des Vaters, der Kraft des Vaters, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Glory, glory, glory, glory, glory. Danke, Vater. Danke, Vater. Kann das Lobpreisteam mal nach oben kommen? Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Weißt du, wir sind zusammen. Wir sind im Himmel. Wir sind in dieser Dimension. Sag mal, danke, Jesus, dass ich im Himmel bin. Amen. Im Bereich der Freude. Schicki? Schicki die in den Himmel rein? Yes. Ströme lebendigen Wassers aus deinem Innersten. Jesus. Glory. Glory. Oh, Glory. Glory. Glory. Glory. Glory. Glory. Glory, glory, glory. Oh, Shekara Manda Kananana. Oh, glory, glory, glory, glory. Oh, glory. Höher, höher, höher, sagt der Heilige Geist. Höher. Oh, ich gehe höher mit dir. Höher, höher. Oh, viel höher. Höher als alles andere. Das ist der Raum der Freiheit. Oh, das ist der Raum der Freiheit. Oh, das ist der Raum der Freiheit. Freiheit in Gedanken. Freiheit. Freiheit. Wie wäre es mit Freiheit? Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, Shakara Manda Kararararara. Kurra Kadarabashi Kararararara. E Kararabashi Kararararara. Halleluja. In dein Reich versetzt, mit dem Himmel auf Erden, ganz frei gesetzt, neu geboren voller Kraft, zur Fülle gebracht. Hast du es mir einen Sohn, oh König, gemacht? Deine Liebe hat mich in dein Reich versetzt. Giselle, dass Gott zu dir sagt, das Beste kommt. Und bei allem, wodurch du gegangen bist, sagt er, bringe ich in dir in einer noch höheren und stärkeren Dimension diese Salbung der Mutterschaft hervor. Und du bist eine Mutter. Aber du wirst deine Mutter sein, noch einmal auf einer anderen Ebene. Und durch die Liebe des Vaters, die durch dich fließt, und durch das Verständnis, das du hast, so wie es von Jesus heißt, worin er selbst gelitten hat, kann er auch uns, mit uns fühlen. So wirst du für andere zu einem Kanal der Liebe in einer nochmal anderen Dimension. Und er hat dich gesetzt als eine Mutter in Israel. Als eine Mutter. Und viele werden beeinflusst werden noch im Vergleich zu dem, was du in der Vergangenheit an Einfluss hattest, noch einer anderen Dimension. Und viele beeinflusst werden durch das Herz Gottes, das durch dich fließt, durch das Herz einer echten Mutter in Christus. Halleluja. Halleluja. Segne dich in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Jesus. Halleluja. Marion, eine neue Dimension der Kraft Gottes, eine neue Dimension der Wirksamkeit Gottes, eine neue Dimension insbesondere auch der Kraft Gottes für Befreiung, die durch dich fließt, in Jesu Namen, wo wirklich, ja, Dämonen zittern vor dir, weil das ist ein neuer Schub der Kraft Gottes, der durch dich wirksam wird. Jetzt empfange es durch deine Seele in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, die Herrlichkeit des Vaters bescheint uns. Oh, es ist die Herrlichkeit seiner Liebe. Oh, wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Ich sehe über euch, sehe ich das Wort Refire. Refire, not retire. Refire. Oh, refire, not retire. In Jesus' name. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, wir lieben dich, Jesus. Oh, wir lieben dich, Jesus. Oh, wir lieben dich, Jesus. Oh, wir lieben dich, Jesus. Melino, Gott sagt zu dir, du bist eine kostbare Gabe an meine Gemeinde. Und ich bewahre diese kostbare Gabe. Und er sagt zu dir, wenn du das Deine dazu tust, wie es heißt in Sprüche 4,23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz. Dann wird diese kostbare Gabe, die ich in dich hineingelegt habe für meine Gemeinde, sie wird dir Raum machen und sie wird viel, viel Frucht bringen. Halleluja. Er wacht eifersüchtig über diese Gabe, sie zu bewahren. Und deswegen sagt er dir, mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens, die Quelle der Wirksamkeit für seine Gemeinde. Es geht um seine Gemeinde. Halleluja. Kostbar. Kostbar. In Jesu Namen. Oh, sei gesegnet. Jesus. Jesus. Jesus, we love you. Oh. Oh, Valerie, komm mal her. Und schau einfach mal in den Raum. Wenn Gott dir ein Wort zeigt für irgendjemanden, wenn Gott dir für irgendjemanden was zeigt, gib es einfach. Sag einfach Bescheid. Gib dir ein Mikrofon. Halleluja. Halleluja. Hat er dir jemand gezeigt? Einfach abspringen. Halleluja. Der Herr mit dem hellblauen Hemd bei der Technik. Ah, das ist der Florian, glaube ich. Florian, okay. Oder Florian, du hast ein hellblaues Hemd. Ja, oder? Ja, okay. Ich habe gesehen, dass du einfach deine Wurzeln ganz tief in Gott rein, streckst wirklich noch viel tiefer, dass du, weißt du, auch wenn draußen wüst ist, kriegst du immer Saft von unten, wenn du ganz tief in Gott reingehst. Mm. Ich glaube, dass du ein großer Baum wirst, der wirklich ganz viel Leben spendet, Amen. Wo viele Leute drunter kommen Halleluja. Und Schutz finden, Beratung finden, Amen. Zuflucht finden einfach. Mm. Also dein, je tiefer du in Gott reingehst, desto größer und sichtbarer wirst du für die Menschen um dich herum. Halleluja, Halleluja. Preist den Herrn. Ich hatte hier für die Dame da hinten mit, genau du, ja, genau. Gott spricht zu dir und er sagt, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade und Güte. Und da ist eine Gabe von Sanftheit und von Liebe und Barmherzigkeit in deinem Herzen für andere Menschen, durch die andere Menschen berührt werden, durch die andere Menschen verändert werden. Und er sagt zu dir, ja, es ist so, du hast schon einen Stand wirklich, das ist so. Aber er sagt dir, ja, er gibt dir nochmal so einen Tick, nochmal Entschiedenheit. Jawohl, ich stehe dazu, ich habe das und ich lasse es raus. Und es wird richtig zu einem Strom werden. Es wird nicht nur mal hier und mal da sein, dass du mal hier jemand dienst und mal da jemand dienst, sondern es wird ein kontinuierlicher Strom sein, der durch dich fließt und wirklich viele, viele Menschen segnet. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Hattest du noch einen? Ja. Halleluja. Für die Hadassah hatte ich noch ein Wort. Du bist von der Salbung her wie so eine Perle, ganz fein. Aber wenn die ins Rollen kommt, dann bist du wie eine Lawine. Und ich glaube, die Leute um dich herum sollten dich nicht unterschätzen. Deine Feinheit vom Charakter her, die kann richtig durchbrechen wie eine Lawine. Richtig in die Menschen rein. Also tu nie dein Licht unter den Scheffel stellen. Auch wenn du vom Natürlichen her vielleicht ruhiger bist, du hast Auswirkungen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Lass uns mal Jesus die Ehre geben. Oh, danke, Jesus, für dein Wirken, Herr. Oh, der Heilige Geist bewegt sich. Oh, streck dich einfach nochmal aus. Oh, da ist eine Salbung, da ist eine prophetische Salbung, auch im Raum, die jetzt auf Einzelne kommt. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Vater, für diese prophetische Salbung, die sich freisetzt. Noch mehr als je zuvor. Andreas, komm mal her. Komm mal her, stell dich mal hierher. Weil ich sehe, dass der Heilige Geist wirklich dich salben möchte, noch weiter, noch stärker mit dieser prophetischen Salbung. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Oh, komm auf ihn. Oh, Jesus. Jesus. Jesus. Halleluja. Oh, das ist eine prophetische Salbung, die gerade jetzt fällt. Oh, oh. Und du wirst Dinge wissen und du wirst Dinge sehen. Und du wirst Leute anschauen und du wirst Dinge über Leuten sehen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Hattest du noch ein Wort? Ich glaube, dass einige da sind und du hast dich gerade, was jetzt prophetische angeht, schon länger ausgestreckt. Ja, Amen. Aber da war noch kein Durchbruch, da war wie immer noch Nebel. Mhm. Und Gott sagt dir heute, ich habe dich gehört, ich habe dich gehört, bleib dran, Halleluja, du bekommst, worum du gebeten hast. Halleluja. Such mich zuerst, such nicht die Gabe zuerst, such mich zuerst und ich werde dir starke Worte geben für andere, Halleluja. Die andere freisetzen und zum Durchbruch bringen werden. Halleluja. Halleluja, ergreift es, Amen. Ausgestreckt hast. Amen. Halleluja. Wenn dich danke, das betrifft, Jesus. Wenn dich das betrifft, dann komm einfach ganz schnell nach vorne. Wir wollen dir einfach kurz die Hände auflegen und es wirklich freisetzen, wirklich diese prophetische Salbung freisetzen. Komm einfach ganz schnell nach vorne. Oh, Valerie, komm noch dazu, leg auch mit Hände auf. Oh, ja, Vater, wir danken dir. Wie tut es aus? Genau. Halleluja. Das Mikro, bitte. Das Mikro, Hans-Peter. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen. Halleluja. der vor deinem Angesicht steht. Halleluja. Halleluja. Ich danke dir für jeden, Herr, den du wirklich schon mit einer prophetischen Gabe ausgestattet hast, Herr. Und ich rufe jetzt Wachstum und Zunahme aus. Zunahme, Zunahme und Zuteilung. Zuteilung aus dem Himmel. Zuteilung, Zuteilung für jeden Einzelnen. Zuteilung dieser prophetischen Gabe, dieser prophetischen Gabe. Nimm es, nimm es, nimm es, nimm es, in den Himmel zu schauen. In den Himmel zu schauen, in den Himmel zu schauen. Träume, Visionen setz ich frei. Träume und Visionen. Halleluja, ergreife es. Übernatürliches Wissen. Worte der Erkenntnis. Worte der Weisheit. Halleluja, ich setze es frei in dir. Ergreife es, ergreife es, ergreife es. Es ist für dich. Es ist für dich, es ist für dich. Es ist für dich, es ist für dich. Schon vorbereitet, schon vorbereitet, schon vorbereitet. Oh, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein prophetisches Volk. Dein prophetisches Volk, das ist prophezeit, prophezeit und weissagt. Oh, Halleluja, wie nie zuvor, wie nie zuvor, wie nie zuvor. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Das Meer, das Meer, das Meer. Streck dich aus, das noch mehr. Das noch mehr, was Gott dir geben möchte. Das Meer, mehr. Lass es reinfallen. Lass es reinfallen in dich. Oh, lass es reinfallen in dich. Jesus. Yes, Lord. Oh, Shaka, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Oh, yes, Lord. Oh, yeah, la Shaka, da, da, da, da, da. Hallelujah. Oh, la Rajabas. Prophetischer Mantel. Jesus. Oh, Jesus. Hey, a Karabasanda, Karabasanda, Karala. She Karala, Lavando, Korabasi, Karala. Oh, Chikata, Karala, la, la, la. Hey, oh, Jesus. Jesus. Yes. Prophetic Mantel. Danke, Jesus. Wow, lass es übergehen. Lass es übergehen. Lass es übergehen, wie nie zuvor. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, wow, das ist stark. Die prophetische Salbung ist stark. Halleluja, Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Wenn ihr vorne wohnt, noch nicht die Hände aufgelegt. Danke, Heiliger Geist. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Hey, oh, oh, oh, Jesus. Jesus. Oh, hey. Hey. Prophetischer Strom. Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Wen haben wir noch vergessen? Hey, Jesus, wer fängt dich auf? Oh, prophetische Klarheit in Jesu Namen, in Jesus Name, Halleluja, Halleluja, in Jesu Namen, prophetische Klarheit, oh, geöffnete Augen des Herzens, oh, in Jesu Namen, Halleluja, danke Jesus, danke Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Halleluja. Oh, lass uns ihn preisen, lass uns ihn loben. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, wir preisen dich. Oh, wir preisen dich. Oh, wir preisen dich. Oh, wir preisen dich. Oh, Jesus. Oh, Halleluja. Bei so vielen prophetischen Leuten hier vorne, ich glaube, es ist ein guter Moment, um zu fragen, wenn du jetzt hier im Raum bist oder auch über Livestream zuschaust und du fühlst dich noch wie abgeschnitten von Gott. Es ist so, dass du, vielleicht hast du mal Jesus in deinem Leben aufgenommen, aber du bist wieder von ihm weggekommen. Vielleicht hast du noch nie Jesus in deinem Leben aufgenommen. Vielleicht hast du Sünde in deinem Leben, die dich ganz klar von Gott trennt. Heute ist deine Gelegenheit, wirklich frei zu werden. Die Bibel sagt, die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das heißt, du sollst nicht so nach Hause gehen, wie du hierher gekommen bist, sondern du wirst nach Hause gehen in dem vollen Bewusstsein, dass du eine Tochter, ein Sohn Gottes bist, dass er dich liebt, dass du sein Kind bist und dass nichts und niemand dich mehr von ihm trennen kann. Wenn du hier bist heute Morgen oder über Livestream zuschaust und du hast noch nicht diese Gewissheit, dass nichts dich trennen kann von der Liebe Gottes. Du fühlst dich wie abgeschnitten von ihm. Du bist wie fern von ihm. Vielleicht hast du ohne ihn gelebt. Vielleicht hast du mal mit ihm gelebt, aber bist wieder weggekommen. Vielleicht ist Sünde in deinem Leben. Wenn dich das betrifft, dann wollen wir jetzt gleich hier vorne, während auch die anderen alle können, ihr könnt alle hier vorne bleiben, aber wollen wir einfach jetzt für dich beten. Wirklich auch prophetisch beten und in dir freisetzen. Wirklich dieses neue Leben. Und wenn dich das betrifft, du sagst, ja, Pastor Georg, ich möchte, dass du mir da die Hand auflegst, dann streck einfach ganz kurz deine Hand aus, sodass ich sehen kann. Danke für deine Hand, danke für deine Hand, danke für deine Hand da hinten. Danke für deine Hand. Ist noch jemand da? Streck einfach deine Hand aus. Wenn du über Livestream zuschaust, dann sehe ich zwar nicht deine Hand, aber du kannst trotzdem mitbeten, wenn wir jetzt gleich beten. Okay? Und dann machen wir das fest mit dir zusammen, auch über Livestream. Ich möchte jetzt einfach mit denen, die ihre Hand gehoben haben. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte, dass du da mit mir und für mich betest. Okay? Dann werden wir jetzt gleich einfach hier vorne beten und wir werden gleich das hier vorne festmachen und ich möchte einfach auch kurz die Hand auflegen und dann komm einfach ganz schnell, ihr, die eure Hand gehoben habt, kommt ganz schnell hier zu mir nach vorne und wir wollen hier vorne zusammen beten. Jeder, der seine Hand gehoben hat, kommt ganz schnell hier nach vorne und wir wollen zusammen beten und wir heißen immer herzlich willkommen, Halleluja, Halleluja, my friend, Halleluja, wow. Danke, Jesus. Hier war jemand, genau, herzlich willkommen. Halleluja. Genau, kommt einfach hier nach vorne, kommt ruhig hier vor die anderen. Genau, herzlich willkommen. Hinter euch stehen jetzt lauter prophetische Leute, das ist doch wunderbar. Preist den Herrn. Halleluja. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte hier vorne sein, ich möchte jetzt dieses Gebet empfangen, ich möchte da mitbeten, da kommt noch jemand. Gebt mir noch mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, darf sie hier dazustellen. Ja, ihr dürft einfach mal eure Augen schließen, die hier vorne stehen. Und jeder andere im Raum darf einfach auch seine Augen schließen. Und wir sprechen einfach zusammen ein Gebet. Ich spreche es einfach laut vor und ihr sprecht es einfach laut nach. Und dann lege ich jedem, der hier vorne ist, einfach persönlich die Hand auf und setze wirklich diese Neuheit des Lebens in der Liebe des Vaters frei jetzt in Jesu Namen. Okay, schließt einfach eure Augen und sprecht mir einfach laut nach. Sagt, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Jesus Christus gesandt hast, damit ich neues Leben haben kann, in Neuheit des Lebens wandeln kann. Danke, Jesus, dass du wegen meiner Sünde ans Kreuz gegangen bist und dass du wieder auferstanden bist aus den Toten, damit ich neues Leben haben kann. Herr Jesus Christus, ich empfange dich jetzt als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. Ich empfange die Vergebung meiner Sünden, was auch immer ich falsch gemacht habe. Ich bitte dich um Vergebung. Reinige mich durch dein Blut, wo ich ohne dich gelebt habe, Jesus. Kehre ich heute um und ich komme zu dir und ich sage, Herr Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Komm mit deinem Geist jetzt in mein Innerstes und mach du mein Leben neu. Heiliger Geist, ich empfange dich jetzt in Jesu Namen. Amen. Amen. Und jetzt lege ich dir die Hand auf. Ein geliebter Sohn des Vaters. Jesus, ich danke dir, Herr, dass du ihn jetzt dem Vater präsentierst, genau in diesem Moment. Und dass genau in diesem Moment sein Name im Buch des Lebens aufgeschrieben wird. Und ich danke dir, Herr, dass nichts und niemand ihn mehr trennen kann von deiner Liebe, Jesus. Dass nichts und niemand ihm mehr die Gewissheit rauben kann, dass du ihn liebst, Vater. Dass er dein Kind ist. Danke, Vater, für das Wirken deines Geistes jetzt an ihm. Danke, dass du sein Leben nimmst, Herr. Ja, auch mit all der Zerbrochenheit, die gewesen ist, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du sein Leben neu machst, Herr. Herr, das Alte ist vergangen, siehe, Neues, Kainos, die Neuheit des Lebens ist geworden. Die Neuheit, neues Leben in der Kraft deiner Auferstehung. Danke, Herr, dass dieses neue Leben sich durchsetzt hat. Oh, danke, Herr, dass du ihn nicht vergessen, nicht verlassen hast, sondern ich danke dir, Herr, dass du ihn gerufen hast, im Gegenteil, dass du ihn gerufen hast, Herr, bei seinem Namen, und er gehört dir. Er gehört dir. Und er ist eine kostbare Bestimmung auf seinem Leben, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass er Schritt für Schritt in diese Bestimmung hineinfinden wird, Herr. Und die Gabe Gottes wird ihm Raum machen, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Herr, dass heute vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt etwas neu festgemacht wird, Herr. Oh. Und dass heute ein Neuanfang geschieht. Da siehe, ich wirke Neues, jetzt sprost es auf und du wirst es von heute an mehr und mehr und mehr erkennen. Und nichts kann dich mehr davon abhalten, diesen Weg zu gehen mit ihm in seiner Liebe. Er ist für dich, er ist mit dir. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für diesen kostbaren Bruder, Herr. Herr, für diesen kostbaren Sohn Gottes in dir, Jesus. Danke, Herr, dass du ihn heute bei seinem Namen gerufen hast. Er gehört dir, Herr. Danke, Herr, dass in dem finalen Tag, Herr, Herr, wenn wir alle vor deinem Thron stehen werden, Herr, Herr, dass sein Name ausgerufen werden wird. Aus dem Buch des Lebens des Lammes, Herr. Danke, Jesus, Herr, für deine Kraft, Herr. Danke für dein Wirken, Herr. Danke für deine Liebe an ihm und in ihm und durch ihn. In Jesu Christi Namen. Eins mit dir, Herr. Sein Herz und dein Herz. Eins in deiner Liebe. Nie mehr Zweifel. Nie mehr Zweifel. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Danke, Vater. Danke für diese kostbare Tochter Gottes. Ja, du kennst ihr Leben, jeden Teil ihres Lebens. Herr. Alles, wodurch sie durchgegangen ist, Herr, und was sie bis zu diesem Tag gebracht hat. Herr. Aber ich danke dir, Herr, dass du heute ihr deinen Geist gibst. Heiliger Geist, komm und füll sie. Danke, Jesus, dass du ihr deinen Geist gibst. Empfang seinen Geist. Eins mit seinem Geist. In Jesu Namen. Halleluja. Wow. Wow, Gott ist hier. Gottes Gegenwart ist hier. Halleluja. Hinter euch stehen jetzt noch ganz liebe Mitarbeiter von mir, die noch bereit sind, auch für euch noch weiter persönlich zu beten, wenn ihr das möchtet. Deswegen dürft ihr euch kurz umdrehen. Genau, da ist zum Beispiel die Marina oder der Dieter. Einfach dreht euch kurz um und sie sind einfach noch bereit, mit euch zu beten und euch noch kurz was auch zu schenken. Und dafür dürft ihr ganz kurz in den Jugendgottesdienstraum ihnen folgen. Halleluja. Wir geben ihm einen kräftigen Applaus. Halleluja, Halleluja, Jesus, wir preisen dich. Oh, wir preisen dich, wir preisen dich. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Halleluja, danke, Vater. Sag irgendjemand zu irgendjemand in deiner Nähe, Gott liebt dich so sehr. Wow. Sein Geist ist hier. Aber wenn du über Livestream zuschaust und du hast dieses Gebet gerade mitgesprochen, vielleicht zum ersten Mal hast du diese Entscheidung für Jesus getroffen, dann schreib uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de und wir wollen uns mit dir verbinden oder mit dir Kontakt aufnehmen und wollen dir einfach auch was Kleines zuschicken, dir was schenken. Also schreib uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Und jetzt hatte der Andreas noch einen Eindruck gehabt. Wo ist er jetzt, der Andreas? Kolnick? Wo ist er? Ja, genau. Du hattest nur einen Eindruck gehabt, der für Teil, ja, komm nur nach vorne, der für Leute hier im Raum und für Leute auch über Livestream ist. Also gib einfach weiter, was er dir gezeigt hat vorher. Ja, ich habe den Eindruck, dass während des Gottesdienstes der Herr hier im Gottesdienst und auch auf dem Livestream Menschen Dinge gezeigt hat, die sie aus ihrem Haus entfernen sollen. Dinge, die uns vom Herrn trennen. Okkulte Gegenstände. Okkulte Gegenstände. Insofern seid da treu, dass ihr nach dem Gottesdienst hingeht und diese Sachen vernichtet. Amen. Okkulte Gegenstände, okkulte Bücher und so weiter. Halleluja. Steht in Apostelgeschichte 19, heißt es, sie kamen, bekannten und gestanden ihre Taten und viele, die Okkultismus getrieben hatten, sie brachten die Utensilien und die Bücher und so weiter und sie machten ein großes Feuer, ja. Ein Freudenfeuer. In Afrika, da liebe ich das immer, da gibt es diese Sündentonnen. Ja, die, da hast du bei der Evangelisation hast du eine Sündentonne und dann wird die aufgestellt und dann kommen die ganzen Zauberutensilien da rein und dann wird ein Feuer gemacht. Halleluja. Preist den Herrn. Das ist richtig gut. Glory. Okay, ihr Lieben. Wow, wir sind wo völlig anders gelandet, als ich ursprünglich dachte. Hammer. Aber so ist der Heilige Geist. Amen. Preist den Herrn. Er ist gut. Er ist gut. Der prophetische Geist Gottes. Halleluja. Und jetzt setzen wir den prophetischen Geist Gottes frei, dass er zu uns spricht, was wir geben sollen, ja, was wir säen sollen heute Morgen, weil auch da spricht der Heilige Geist zu uns. Und wir wollen heute Morgen wollen wir mal wieder diese Folie proklamieren zusammen. Weißt du, im Glauben einfach, das ist auch die Herrlichkeit des Vaters, die uns über natürliche Wege auch in Finanzen führt. Und deswegen lass uns diese Folie proklamieren von Zehntengeber und Sämann. Ja, könnt ihr die reinmachen bitte? Genau, als Zehntengeber proklamiere ich heute, jetzt kommen die Herrlichkeitswege, Achtung, der Herr der Heerscharen hat die Fenster des Himmels über mir geöffnet und er gießt finanziellen Segen über mir aus bis zum Übermaß. Der Herr der Heerscharen bedroht den Fresser über meinen Besitz, sodass all mein Eigentum bewahrt bleibt und alle meine Geschäfte, Anlagen und Investitionen Frucht bringen. Alle Menschen um mich herum werden mich deshalb glücklich preisen. Jetzt kommt das Gleichnis vom Sämann. Als Sämann von finanziellen Samen für die Dinge des Reiches Gottes proklamiere ich, ich säe hiermit finanzielles Saatgut in den Boden der Herrlichkeit Gottes hinein. Dort wird es mächtig aufwachsen, sich multiplizieren und Frucht bringen. 30, 60, 100-fach und darüber hinaus. Im Glauben erwarte ich eine mächtige Ernte in meinem Leben. Geistlich, seelisch, körperlich, materiell und finanziell. Und jetzt lass uns noch anhängen als Proklamation, indem wir diesen Samen heute säen, weil das ist nämlich auch so eine übernatürliche Wege-Proklamation, indem wir diesen Samen heute säen, glauben wir dem Herrn für. Könnt ihr schnell die Folie reinmachen, bitte? Und indem wir diesen Samen heute säen, glauben wir dem Herrn für Arbeitsstellen oder bessere Arbeitsstellen, Gehaltserhöhungen und Zulagen, Gewinne, Abschlüsse und Provisionen, Vermächtnisse, Immobilien und Erbschaften, Zinsen und Dividenden, Rabatte und Rückzahlungen, Schecks im Briefkasten, Geschenke und Überraschungen, bezahlte Rechnungen, Streichung von Schulden, unvorhergesehene Überweisungen, unerwartete Schnäppcheneinkäufe. Es ist Zeit zum Säen. Halleluja. Amen. Ungewöhnliche, außergewöhnliche Wunderwege setzen wir frei, indem wir heute geben. Also, du hast hier vor Ort die Möglichkeit, eine Verpflichtungserklärung auszufüllen unter deinem Stuhl, wenn du den Betrag nicht dabei hast, den er dir zeigt, oder wenn du eine Spendenbescheinigung am Ende des Jahres möchtest. Ansonsten kannst du in bar reingeben, wenn wir jetzt einfach gleich den Eimer durchgehen lassen. Über Livestream werden dir die Infos eingeblendet. Du kannst per Überweisung, blendet bitte die Infos ein. Du kannst per Überweisung, du kannst per PayPal oder du kannst per Kreditkarte geben. Okay, also tun wir, was der Heilige Geist uns gezeigt hat, gebt mir die Eimer durch und während ihr gebt, lese ich euch noch ein weiteres spannendes Zeugnis vor. Einfach die Wunder, die passieren auch hier im Sonntagsgottesdienst. Und zwar schreibt hier eine Frau, vor circa 2 Jahren durfte ich eine erstaunliche Reizdarmheilung erleben. Über Jahrzehnte quälte es mich immer wieder, vor allem nachts wie Stein im Bauch. Medizinisch half nichts. Beim Ansehen eines Heilungsvortrags von Pastor Georg Karl wurde ich über Nacht geheilt. Ich habe darüber auch Zeugnis gegeben, vor 2 Jahren. Vor circa 2 Wochen machten sich wieder Symptome bemerkbar, die von Tag zu Tag an Intensität zunahmen. Diesen Sonntag sprach ich noch vor dem Livestream-Gottesdienst mit meiner Frau darüber. Ich staunte da nicht schlecht, als das erste Wort der Erkenntnis von Pastor Karl zum Thema Heilung von Reizdarm war. Noch während dem Gottesdienst wurde mir bewusst, dass diesmal die Ursache möglicherweise die Einnahme eines bestimmten Medikaments war, das ich dann wegließ. Wie auch immer, heute nach 5 Tagen kann ich erfreut sagen, dass auch diesmal diese Beschwerden komplett verschwunden sind. Danke, Jesus. Liebe Grüße, Wolfgang aus der Nähe von St. Pölten. Wir grüßen alle Österreicher, Halleluja, mit diesem Zeugnis. Preist den Herrn. Und hier noch ein starkes Zeugnis der Befreiung. Eine Frau hat im Glory House erzählt, dass eine Frau, die mit ihr verwandt ist, aus dem Haus rennt, auf der Straße Menschen angreift und beleidigt. Sie fragte, wie können wir dieser Frau helfen? Wir sagten, dass es für Jesus Christus keine Hindernisse und Grenzen gibt und er diese Frau berühren wird. Am nächsten Dienstag erzählte diese Glory House Teilnehmerin voller Begeisterung, dass diese Frau völlig verwandelt und vollkommen frei ist. Sie bat Menschen um Entschuldigung, dass sie angegriffen und beleidigt habe. Alle Menschen, die diese Frau vorher kannten, waren sehr erstaunt. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Ist es nicht der Hammer? Oh, danke, Jesus.